Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 382 Rasierklingen scharf. Thema heute: Das Razer Phone ist offiziell das Hardcore Gamer Phone, so wie es genannt wird, zumindest mal von Razer. Komme ich gleich nochmal dazu. Und dann gebt euch einen Ruck, kauft eine App. Das wird nächstes Thema sein, dann danach und News gibt's und Community und App der Woche, ihr kennt das ja schon, und fange ich gleich an mal damit mit dem Razer Phone, offiziell das Hardcore-Gamer-Phone. Ich habe ja schon ein paar Mal darüber berichtet, jetzt ist es also offiziell und die technischen Daten lassen sich sehen, die Gerüchte haben also gestimmt. Im Prinzip ist das ein Phone in einem, ja, Next-Robin-Telefon, so hieß das, ja, also ein Telefon, das bei uns eigentlich nie groß Anklang fand, aber in den USA wohl bei einigen Tech-Journalisten gut ankam. Next-Bit-Robin, so hieß das genau. Und jetzt sieht das so ähnlich aus, bloß ein größeres Gehäuse. Aber es hat's in sich. Es ist halt also mit diesem Nextbit Robin eigentlich technisch gesehen nicht mehr viel zu tun, nur optisch noch. Und warum soll man nicht mit den technischen Daten anfangen bei einem Gerät, das eben für die Tech-Fanatiker, und das sind nun mal Hardcore-Zocker, ja, gedacht ist, ein Snapdragon 835 Prozessor mit 8 GB Hauptspeicher. 8 GB. Yay. Leider nur 64 GB Storage, ja, aber immerhin kann man eine Micro-SD-Karte benutzen. Laut Aussage übrigens von einem Mitarbeiter von Razer, bei der Hotline, ist dieses Gerät auch Adaptable Storage tauglich. Das heißt, 256 GB Karte reinmachen, Adaptable Storage und ausgesorgt. Ja, gut. 4000 mAh Akku, auch das sehr, sehr viel für so ein Gerät mit einem 5,7 Zoll Display, ja, mit Dual Stereo Speakers. So sieht das aus. Und zwar jeder Speaker, also jeder Lautsprecher, links und rechts, haben jeweils einen eigenen Verstärker, damit eben bestmöglicher Sound da rauskommt. Was das mit der Anzahl der Verstärker zu tun hat, weiß ich nicht, aber okay, gut, was soll's, ne? Gut. Was es nicht hat, und ich bin immer wieder überrascht, wie viel Anklang das findet. Man hat ein geniales Teil, ja, übrigens auch Quick Charge 4 Plus, ja, Quick Charge 4 Plus, das ist brandneu, das erste Gerät mit Quick Charge 4 Plus. Und das schafft 50%, also von 0 auf 50% Ladekapazität in 35 Minuten. Yay. So, das Teil hat keinen 3,5 mm Klinkensteckerausgang für einen Kopfhörer. So, ne? Die Kommentare drehen durch. Ja. Ah! Ich meine, was soll so? Alle möglichen technischen Daten, na? Bestes Gerät, super toll ausgestattet, ja, aber kein 3,5 mm Klinkensteckerausgang, okay, tschüss. Gut, wenn das Wichtigste ist, ja, wenn das Wichtigste ist als Leistung, als alles Mögliche, dann okay, gut, dann kann man sich auch ein Gerät kaufen für, was weiß ich, 100 Euro, der hat einen 3,5 mm Klinkenstecker, ist aber ansonsten scheiße. So, ganz einfach. Wenn einem das so wichtig ist, bitte sehr. Also manche übertreiben hier natürlich total. Klar, ärgerlich ist es vielleicht schon. Immerhin ist ein Dongle dabei, der eine THX-Zertifizierung hat und damit, ja, für bei Audiophilen, sage ich mal, und Filmfans vielleicht ein Augenzucken hervorruft. Ja, was kann man da erwarten? Ja, muss man tatsächlich mal abwarten, aber es verspricht schon mal sehr viel. 120 Hertz. Diese Zahl wird sich bestimmt nochmal in den ein oder anderen Reviews von diesem Phone wiederfinden, denn das ist die Bildwiederholfrequenz. Meine Herren, wunderbar. Und Damen. Und damit natürlich auch eins der, oder ich glaube, das schnellste Refreshed Phone bei einem beim Display, das es gibt auf dem Markt, soweit ich das weiß. Ja. Ein LCD-Display deswegen auch, weil ein AMOLED-Screen kann nur maximal 90 Hertz Frequenz verarbeiten. Und ja, damit ist das absolut genial. Quad HD Resolution, 120 Hertz Panel und das Teil kann auch diese 120 Hertz nutzen bei Spielen, selbstverständlich. Beim Benutzen der Oberfläche sind die Reviewer soweit begeistert, weil das noch viel flüssiger ist als das Pixel. Und da haben die sich ja schon überschlagen. Also das soll absolut verrückt sein. Und man sieht auch schon Demo-Videos davon, von den Reviewern wohlgemerkt. Wie gesagt, das Gerät ist jetzt offiziell, ist also keine Spekulation mehr. Und ja, dann wird sich das sicherlich noch rauskristallisieren als großer Pluspunkt. Razer arbeitet auch mit verschiedenen Spielefirmen zusammen, die Spiele herausbringen demnächst, die speziell für 120 Hertz optimiert sind. Aber auch jetzt kann man schon einige Spiele spielen, die eben von diesen 120 Hertz definitiv profitieren. Ja, mal abgesehen davon, dass es mit Nougat ausgeliefert wird, Oreo ist natürlich angekündigt. Vielleicht ist es gut, vielleicht auch schlecht. Softwareseitig hat sich einiges getan auch. Es ist so gut wie Stock Android, aber die haben einen interessanten Schritt gemacht. Die wollten ein Gerät haben, was man auch mit sogenannten Themes oder auch Skins genannt verändern kann. Das ist besonders wichtig für diese Modder, ja, die auch in der Hardcore-Gaming, ja, ich möchte schon fast sagen, Industrie verankert sind. Also Modden muss sein, so viel wie möglich. Ja. Und was haben die getan? Nova Launcher installiert. Also Standard Launcher ist Nova Launcher und der ist nicht nur drauf gebügelt, ja, sondern der ist, das ist also der Standard Browser bei, Entschuldigung, nicht Browser, sondern das Standard Homescreen, ja, ist da Nova Launcher. Hm? Nicht schlecht, oder? Warum sind nicht schon früher Firmen auf die Idee gekommen? Jeder muss da was Eigenes zusammen bauen, jeder muss seinen eigenen Launcher draufklatschen, ne? Die haben gesagt, nö, wir nehmen das, was schon vorhanden ist. Nova Launcher, viel Spaß mit den Hunderten von Themes und der Möglichkeit, selbst auch zu erstellen. Kein Problem, wunderbar, zack, ihr habt es. Wunderbar. Google Feed Integration ist natürlich vorhanden dann und so weiter und so weiter. Damit ist das Teil eine richtig gute Alternative erstmal, ja, zu Pixel und Co. Zwei Dual-Kameras sind drin, also das Quatsch natürlich, ne? Also zwei Kameras sind drin oder eine Dual-Kamera. zwei 12-Megapixel-Kameras, einmal normal und also Weitwinkel und einmal ein Zoom. Ja? Somit hat man eben zweifach Zoom oder sowas optisch. Ja, und trotzdem kann man im Normalfall eben viel ins Bild bekommen, sehr wichtig, finde ich. Und ja, damit wird sich das dann zeigen. OIS fehlt, aber da hängt es ja auch von der Software ab, was Google ja auch gezeigt hat, wie gut es dann rüberkommt, wenn wir mal sehen. Bin mal gespannt. Die ersten Tests oder die ersten Fotos, die aufgenommen wurden von den Reviewern, waren sehr gut, ja, aber jetzt nichts, was einen ja, vom Sockel vielleicht haut. Also gut. Dann der Preis. Der Preis, wichtig, ne? Gute Smartphones mit viel Leistung gibt es ja schon. Das ist besonders gut von der Leistung her noch, von der Ausstattung. Aber klar, am Preis hängt es, wenn das Teil wie ein Pixel XL 2 kostet oder wie ein iPhone, dann ja, ist es zwar immer noch gut von der technischen Ausstattung her, aber man stellt sich dann natürlich schon die Frage, ob das dann wirklich was bringt. Aber nein, 749 Euro kostet das Ding. Und das ist für dieses Gerät wirklich sehr, sehr gut. Man muss das ja mit Pixel XL 2 vergleichen oder 2 XL vergleichen. Und da schneidet es eben sehr, sehr gut ab. Deutlich besser, muss man sagen. Ganz klar. Und damit hat man ein gutes Gerät. Schade, dass der Preis nicht unter 700 Euro gedrückt wurde, weil in den USA kostet das Ding 699 US-Dollar. Das ist natürlich optisch und mental doch schon viel, viel besser als diese 749. Muss man ganz klar sagen. Aber trotzdem, 749 ist gut. Ja, man kriegt ein Pixel 2 dafür, ein kleines, aber eben nicht das XL. Und man kriegt auf jeden Fall nicht die Leistungsdaten für dieses Geld. Und ich denke, hier könnte Razer ein gut positioniertes Gerät herausgebracht haben. Wir werden mal schauen, wie sich das entwickelt. Begeistert genug wäre ich dafür. Das Promo-Video, das kann man sich auch mal angucken. Ich habe das in den Shownotes dann auch verlinkt. Das ist sehr, sehr interessant. Und dann könnt ihr mal sehen, was da so interessant ist. Das zweite Thema ist eigentlich schnell erledigt. Aber ich wollte es unbedingt erwähnen. Das Problem ist, die Free-to-Play-Flut geht mir gewaltig auf den Keks. Ja. Ein Thema, das schon öfters mal angesprochen wurde, ich habe ja schon fast aufgegeben, weil sowohl die Firmen als auch die Kunden scheinen Free-to-Play zu akzeptieren. Zwar höre ich immer wieder großes Gejammer, bis hin zu komplettem Ablehnen von Spielen auf Android, eben wegen diesem Free-to-Play-Kram. Aber lustig, oder was heißt lustig, vielleicht traurig, dass auch auf Konsolen und Computer Free-to-Play schon einen festen Stand hat und immer weiter voranschreitet. Also ich sehe immer mehr Vollpreisspiele, dann zahlt man. Und das ist das besonders Perverse daran. Ja? Nicht wie bei Android, kriegt ein Spiel kostenlos und dann kauft man in-App eben Inhalte, um weiterzukommen oder schneller weiterzukommen oder was auch immer. Ja. Nein, bei den Konsolen sind die sogar so frech, dann werden knallhart Spiele für 70 Euro verkauft und dann gibt es einen Season Pass nochmal für 30 Euro, den man dann im Spiel erwerben kann oder ähnliches oder Levels einzeln zu kaufen, die dann auch nochmal einen Haufen Geld kosten. Und das ist besonders pervers. Entweder hat man ein Vollpreisspiel und basta, dann will ich nichts mehr dafür zahlen, und zwar gar nichts mehr. Ja? Oder Free-to-Play, dann zahle ich erstmal gar nichts und dann hole ich mir eventuell Erweiterungen oder Sachen, damit es schneller geht. So sieht es aus. Aber okay, gut. Die Leute lassen sich halt an der Nase herumführen. Mein Aufruf an euch: sucht euch doch mal Spiele aus, die kein Free-to-Play sind. Ja. Simpleweed Park ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Da zahlt man eben 9,99 € und kann dann schön spielen. Ja, und zwar ohne, dass ihr nochmal dafür irgendwas an irgendeinem Punkt zahlen müsst. Wunderbar. Ja. Aber auch andere Sachen, auch andere Apps, ja, kauft ruhig mal eine App, weil das Problem ist ja, die Anbieter, die Entwickler müssen das auch sehen, die müssen das auch spüren. Ihr seid gefragt, ja, jeder ist gefragt, ja, Spiele zu kaufen, richtige Spiele oder Anwenderprogramme zu kaufen, ja, gegen richtiges Geld. Sonst wird es immer weiter voranschreiten. Ja? Sonst wird man Kalenderprogramme kriegen, das gibt es ja auch schon. Ja? Die könnt ihr euch kostenlos runterladen, und wenn ihr dann eine Funktion haben wollt, die auch nur ein klein wenig speziell ist, dann müsst ihr monatlich ein Abo zahlen für ein Kalenderprogramm. Glaubt ihr nicht? Doch, das ist tatsächlich so. Ja? Guckt euch mal Jorte an. Jorte ist so ein Programm. Ja? Ich würde lieber 30 Euro einmalig zahlen, ja, als dann mit dem Abo rummachen. Ja. Aber das scheint sich hier eben zu rechnen, und das ist eben genau das Problem. Sowohl für den Kunden ist es schlecht, ja, oder was heißt sowohl, also für den Kunden ist es schlecht, für die Firmen möglicherweise besser. Ja. Denn offenbar können die Leute das nicht einordnen, dass sie durch dieses Free-to-Play beziehungsweise durch die ständigen Ausgaben in einem Spiel wesentlich mehr bezahlen, als wenn sie das Spiel gleich voll und ganz gekauft hätten und sonst dann keine Ausgaben mehr hätten. Oder auch das Programm. Ja. Deswegen kauft eine App und vor allem haut dann das auch raus, eure Meinung, dass ihr das und eure Tat. Ja, twittert es einfach. Ich habe mir jetzt dieses Vollpreisspiel geholt oder ich habe mir jetzt dieses Spiel geholt zum Festpreis. Zack, no free to play, ja. Und so weiter und so weiter. Damit auch die Entwickler das sehen, ja, und damit es auch auf dem Radar kommt. Ich weiß, es gibt verschiedene Aufrufe schon und auch Projekte, die eben das versuchen, ein bisschen zu befeuern. Aber jeder oder jeder Kauf zählt. Kaufen, dann twittern, dass ihr das Teil auch wirklich gekauft habt und vielleicht noch irgendwas dazu, dass ihr eben das besser findet, als wenn ihr das jetzt Free-to-Play oder wie auch immer gekauft habt. Denn sonst haben wir bald nur noch solche Games und das finde ich äußerst schade. Ich bezahle gern den Entwicklern für die Arbeit, die sie haben, etwas, aber dann bitte mit einem überschaubaren Preismodell, das heißt, ich kaufe die Software und fertig. Ja. So soll das doch sein. Ich komme jetzt mal zu den News. Ganz interessant, das Burn-In-Syndrom, das ja jetzt seit dem Google Pixel 2 XL in aller Munde ist, ja, oder auf alle Augen. Das macht jetzt auch beim iPhone die Runde. Ich habe ja schon gesagt, Leute, guckt euch mal genau euer Display an, wenn ihr ein AMOLED-Display habt. Und ihr werdet feststellen, dass ihr genau dieselben Burn-Ins habt, für die jetzt das XL 2 angeprangert werden. Und das haben wohl auch einige beim iPhone getan. Und noch bevor das jetzt zum großen Skandal ausarten würde, was natürlich nicht der Fall ist ja schließlich Apple, da ist der Nutzer schuld und nicht die Firma. Ja? Dann darf man halt nicht so ständig solche Sachen auf dem Bildschirm haben, ja, damit die eingebrannt werden, das ist klar. Aber Apple hat das schon mal sich zu Wort gemeldet und hat klar gemacht, dass es auch bei ihnen normal ist, dass das Display auch ein eingebranntes Bild haben kann. Ja. Leichte visuelle Änderungen und ein eingebranntes Bild, also visuelle Änderungen meinen die wahrscheinlich Farbverschiebung, sei normal und zu erwarten. Das hat Apple gesagt. So, fertig. Also braucht ihr gar nicht erst drin rumzureden. Apple selbst hat es gesagt, dass es so ist. Und es ist auch eben logisch, weil das nun mal AMOLED-Displays sind. Alle OLED-Displays haben dieses Problem. Punkt, aus, Ende. Der eine ist eine vielleicht etwas stärker, sodass es auch auffällt. Das andere vielleicht, dass es eben nicht auffällt. Ehrlich gesagt, wenn das nicht publik geworden wäre und da jemand in den Feinheiten gesucht hätte, nach jedem möglichen Fehler von Google Pixel XL, wäre das auch überhaupt nicht aufgefallen. So ist es nun mal, ja. Deswegen, so. Ja. Ich denke mal, das ist nichts Schlimmes, was da Apple gesagt hat, sondern Hut ab vor Apple, muss ich sagen, in dem Fall, aus einem ganz einfachen Grund, weil die mal die Leute vielleicht jetzt wachgerüttelt haben und gesagt haben, hört mal, es gibt keine Magie, das ist nun mal so und OLED-Display und fertig, ja, das muss eben so sein, ja. Das ist genau wie im Plasma-Bildschirm, kann das oder wird das passieren, ist eine Frage der Zeit, ja, und damit muss man sich abfinden, ja, ist einfach. Gut, einige Pixel 2 XL-Telefone, und das ist natürlich unentschuldbar, wurden ohne Betriebssystem ausgeliefert von Google. Ja, ihr habt richtig gehört, ohne Android. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber also irgendwie muss da dringend was an der Qualitätssicherung gemacht werden. Ja? Man weiß nicht, ob jetzt LG da der schuldig ist oder Google, weil man nicht weiß, wie da die Vertriebswege sind, ob die Geräte quasi direkt von LG abgenommen werden bei der Endkontrolle oder ob das Google macht. Ja, deswegen weiß man nicht, wo der Schuldige ist. Aber Tatsache ist, es sind einige Geräte in den Handel gekommen, wenn auch nicht viele, die kein Betriebssystem drauf haben. Wow. Naja, ein Schelm, wer Schlimmes dabei denkt. Aber all diese Probleme sind doch vollkommen uninteressant, ja, und absolut nichtig, wenn das einzig wahre Problem, das die Menschheit hat, offenbar, ja, ein ganz anderes ist. Nämlich, das Problem ist gelb oder gelb-orange oder sowas. Nein, es ist nicht Donald Trump. Es gibt noch was viel, viel, viel Wichtigeres auf der Welt. Das Cheeseburger-Emoji. Ja, genau, das Cheeseburger-Emoji. Das hat nämlich für einen riesen Aufschrei gesorgt. Die User sind entsetzt. Ja, es werden Witze gemacht. Google sei von allen guten Geistern verlassen. Und es zeugt davon, wie Google tickt und wie ignorant Google ist und so weiter und bla bla bla und hin und her. Was ist passiert? Das Cheeseburger-Emoji bei Google ist falsch. Naja, man kann es ja auch gar nicht sagen falsch. Man könnte ja auch so einen Cheeseburger machen. Nur das wäre ja ein ungeheuerlicher Frevel. Ja? Denn es muss ja so sein, dass der Käse, ja, der muss auf dem Burger liegen. Also quasi auf dem Burger schmelzen und dann an der Seite heruntertropfen. Ja, so muss es denn sein beim Cheeseburger. Und bei Google ist die Käsescheibe unten auf dem Brötchen und der Burger liegt auf dem Käse. Das geht nicht. So ein Frevel. Ja, unglaublich. Ja, und deswegen hat sich sogar Sundar Pichai zu Wort gemeldet über Twitter, ja, und hat gesagt, wahrscheinlich hat er das sarkastisch gemeint, aber wer weiß, ja. Er wird alles stehen und liegen lassen und das Problem am Montag angehen, ja. Und ja, also so wichtig scheint es den Usern zu sein. Allerdings hat dieser Tweet auch einige User verärgert, die das tatsächlich als sehr wichtig empfinden und sich jetzt natürlich leicht verkohlt vorkommen. Sundar Pichai hat nämlich gesagt, Leute, jetzt kommt mal wieder auf den Boden zurück, wenn ihr euch geeinigt habt, was denn der richtige Cheeseburger-Weg ist, Käse unten oder Käse oben, dann werden wir uns um dieses absolut total unwichtige Problem vielleicht mal irgendwann ankümmern. Ja? Aber die Leute fanden das wohl nicht witzig und ich denke, dass der Emoji auch schnell geändert wird wieder. Das wird wohl passieren. Das hat sich schon abgezeichnet. Und wenn ihr jetzt denkt, das alles sei ein riesengroßer Sarkasmus, habt ihr euch getäuscht. Das ist wirklich so, dass die Leute auf die Barrikaden gegangen sind wegen diesem Cheeseburger-Emoji. Ich sage, die Leute haben nicht genug Probleme. Die Menschheit hat nicht genug Probleme. Ne? Das Cheeseburger-Emoji, das ist wichtig. Dabei muss man doch ganz klar sagen, ich finde es unmöglich, dass der Tod, das Morden von Tieren hier auch noch propagiert wird in den Emojis. Ich bin dafür, dass hier nur ein Veggie-Burger drin ist, ein Veggie-Cheeseburger und kein normalen Burger mit Fleisch. Also wirklich, ja Leute, das geht gar nicht. Ich will einen Veggie-Burger. Ja, soll die Peter gleich mal an Google schreiben, dass sie den Cheeseburger komplett streichen und einen Veggie-Burger draus macht mit Käse. Ganz einfach. Und weiter geht's mit dem Kram. Nein, mit der Meldung. Ja, Google LOV22 Vorbereitung für eine Audio-zu-Text-Erkennung sieht man in dem Quellcode. Ich möchte da gar nicht lange drauf rumreiten. Man weiß ja noch nicht mal genau, ob diese Funktion jemals kommt. Aber wenn sie kommt, dann sieht es wohl so aus, als ob man eingesprochene Audionachrichten, man kann ja mit Allo auch Audionachrichten verschicken, einsprechen, ja, was immer wieder gern genutzt wird. Und das Problem ist, dass man aber diese nicht immer anhören will, wenn man unterwegs ist oder anhören kann, wenn es beispielsweise besonders laut ist, man hat seine Headphones vergessen oder irgendwas. Und da würde dann Allo eine gute Funktion anbieten, nämlich das automatische Übersetzen zu Text, so dass man die auch lesen kann, zusätzlich zu der Möglichkeit, das anzuhören. Ja. Finde ich ganz gut. Ich hoffe, dass dann die Erkennung gut klappt. Google hat ja verschiedene Systeme für die Texterkennung. Also beim Google Home klappt die Spracherkennung exzellent. Auf dem Smartphone bei weitem nicht so gut. Und bei einigen Diensten, die Google anbietet, ist sie katastrophal. Ich weiß nicht, was da los ist, aber okay. Da stecken wir nicht drin. Ich habe jedenfalls eben von den verschiedenen Geräten, verschiedenen Diensten schon massive Unterschiede erfahren. Und deswegen ist es zum Beispiel auch sehr, sehr witzig, wenn ich über Google Home etwas spreche, versteht mich das Teil eigentlich immer. Ja. Aber sobald ich über den IFTTT-Service gehe, ja, wird die Texterkennung, also Spracherkennung, geradezu lächerlich. Lächerlich. Ja, ich weiß nicht, was da los ist. Ich denke, dass einfach die automatische Korrektur, ja, danach, im Nachgang eben fehlt komplett. Und dann werden eben ganz lustige Sachen verstanden. Das ging natürlich nicht, deswegen habe ich gleich die ganze IFTTT-Sache wieder rausgeschmissen von Google Assistant, weil das geht ja nicht. Ja. Also, was ich da getwittert habe, das ist ja schon richtig schlimm. Ja. Also, zum Glück habe ich das immer sofort nachkontrolliert und habe die dann sofort gelöscht, die Tweets, die ich über das Google Home rausgehauen habe, weil um Himmels Willen, ja. Oh, also wenn ich mal was ganz Verrücktes schreibe, könnte es auch daran liegen, ne, dass ich das über eine Spracherkennungseingabe gemacht habe und nicht nochmal nachgelesen habe. Hm. Der Fluch des 21. Jahrhunderts. FastPair. Neu. Und doch ab Marshmallow jetzt zur Verfügung. Und zwar geht es darum, mit den neuen Google Play Services, nämlich die Version 11.7 aufwärts. Ja. Ist es ab Marshmallow, also Android 6.0, möglich, mit dem sogenannten Near Device Communications, ja, kurz eben Near, ja, oder Nearby, ja, die Geräte und andere Sachen zu verbinden, also also Smartphones untereinander, beispielsweise um Dateien auszutauschen, ohne dass es über das Internet geht, ja, und Ähnliches, aber jetzt auch einige Hardware-Geräte wie Kopfhörer, die diese Nearby-Funktion unterstützen, unter anderem eben auch diese Google Pixel Buds oder Libertones Q Adapt On-Ear und Bose Quiet Comfort 35.2, ja, und auch demnächst Plantronics Voyager 8200-Serie, wird unterstützt. Man legt es also nur noch in die Nähe des Smartphones, ja, also noch nicht mal NFC, nur einfach nur in die Nähe legen, ja, und dann springt diese Nearby-Funktion an und sofern sie aktiviert ist, und man kann das quasi mit Knopfdruck verbinden, und schon könnt ihr das Gerät dann benutzen an einem Smartphone. So sollte eigentlich das Verbinden von Geräten grundsätzlich immer sein, aber wir wissen ja alle, wie das ist. Diese Bluetooth-Verbindungsgeschichten, ja, das ist immer so ein Glücksspiel, ob sie passen. Ich habe schon Geräte gehabt, das war also auch nur ein Knopfdruck, und da hat es funktioniert, und bei anderen mache ich hier, 10, 12, 20 Minuten rum, bis das Ding endlich mal richtig erkannt wird. Furchtbar. Ich habe allerdings auch immer sehr gute Erfahrungen gemacht mit NFC-Chips. Also sowohl bei den Sony-Kopfhörern bei einigen und auch bei anderen Geräten, die verbunden werden mit dem Smartphone. So, wenn da ein NFC-Chip drauf ist, NFC-Funktion einschalten im Handy, drauflegen und zack, ist das Gerät verbunden. Da muss man auch nichts mehr viel machen. Und das ist dann auch sehr, sehr schön. Ja, gehen wir mal weiter. Verrückte und nützliche Echo-Befehle, also Alexa-Befehle. Das war sehr, sehr interessant. Ich lasse das mal verlinkt in den Shownotes. Könnt ihr da mal gucken. Das sind einige interessante Sachen dabei. Ja. Habt ihr zum Beispiel gewusst, dass ihr Alexa auch wie Yoda sprechen lassen kann? Ihr müsst dann nur sagen, ne, den Namen und dann speak like Yoda im Englischen. Ich weiß übrigens nicht, ob diese Tipps auch im Deutschen funktionieren. Müsst ihr mal ausprobieren. Die sind eben für die englische Version. Oder use the force, ja, kann man auswählen. Oder auch, wenn ihr Game of Thrones Fans seid, ne, könnt ihr zum Beispiel mal Alexa fragen, what does Jon Snow know? Ne? Oder sagt einfach mal, Winter is coming. Und dann werdet ihr mal sehen, was da alles passiert. Ja. Also, es sind jede Menge interessante Sachen drin, die da mit Alexa möglich sind. Nicht nur so witzige Sachen wie eben, sondern auch wirklich nützliche Sachen, die ihr vielleicht noch nicht so mitbekommen habt. Ihr könnt auch unhöflich sein zu eurem Amazon Echo und einfach zum Beispiel Shut Up sagen, ja, wenn der ja, zum Beispiel Musik spielt oder zu laut ist oder so, und dann könnt ihr einfach sagen, ja, Passwort und Shut Up. Ja, dann ist sofort Ruhe. Allerdings würde ich euch das nicht empfehlen, dann, wenn die KI mal die Weltherrschaft übernommen hat, werden die sich das garantiert gemerkt haben, ja, und werden euch dann als allererstes beseitigen lassen. Mhm. So wird's sein. Yo, die Lineage 2 Revolution Software oder App, da könnt ihr euch jetzt vorregistrieren im Play Store. Lineage 2 Revolution, das ist ein MMORPG, wie es auf dem Smartphone so wohl noch nicht der Fall war, denn die schieren technischen Daten sind sehr, sehr interessant. Bis zu 200 Spieler können gleichzeitig in Echtzeit auf dem Bildschirm agieren. Ja. Man kann sich in Clans formieren und in Raid-Dungeons eben Sachen erbeuten, aber sich auch komplett frei in der Welt bewegen. Ja. Eine riesengroße Open-World- Umgebung, ja, und groß angelegte PvP-Battles, ja, ich hoffe, dass es auch viel PvE-Stoff gibt, das weiß ich natürlich jetzt noch nicht, das Spiel ist ja noch nicht draußen, man kann sich aber schon mal vorregistrieren lassen, auf jeden Fall soll es ein riesiges MMORPG werden und gerade diese Open Field oder diese Open World, dieses Open-World-Konzept verspricht natürlich, dass es ähnlich wie zum Beispiel bei WoW ist, wo ihr einfach auch herumreisen könnt. Wie gesagt, ich hoffe, dass auch viel auf PvE oder viel bei PvE gemacht wird, denn PvP ist ehrlich gesagt nicht so meine Sache, mag ich nicht wirklich. Ja? Aber eine gute Story im PvE, das wird dann den Unterschied machen, finde ich. Und wenn die das hinkriegen, dann wird es wirklich ein sehr, sehr geniales Spiel. Und man darf nicht vergessen, dass der Reiz besonders groß ist, wenn man ein MMORPG hat, was wirklich verfügbar ist. Verfügbar ist überall. Ja, das wäre sicherlich eine interessante Sache. Wer sich übrigens jetzt vorregistriert, also voranmeldet, der bekommt 200 rote Diamanten extra, wenn das Spiel startet. Also macht es lieber mal, ja. Außerdem gibt es noch kostenloses Hero Starter Pack, gefüllt mit Ausrüstung, mit Panzerungen und auch anderen Loot-Stuff. Also richtig interessant. Ja, und wenn ihr jetzt fragt, ist das denn so ein Free-to-Play-Game, das ich eben rund gemacht habe? Und so bös drauf geschimpft hat. Ich weiß es noch nicht. Es ist noch nicht vorgegeben. Ich befürchte es mal. Ja. Ansonsten wäre das sicherlich ein monatliches Abo, so wie bei MMORPGs eben üblich ist. Ja. Aber das werden wir dann sehen, wenn das Spiel erschienen ist, das übrigens in Korea programmiert wird. Ja, wo viele gute Spiele in diesem Genre herkommen. Oh, Oreo PIP. Nein, das ist keine neue Oreo-Keks-Sorte, sondern das ist Oreo Picture in Picture. Ein Feature, auf das ich ja richtig gewartet habe. Ja. Deswegen wollte ich Oreo haben für dieses klasse Picture in Picture System, ja, wo man dann eben so hieß ja das Versprechen, also Programme in einem kleinen Window laufen lassen kann über anderen Programme. Also fast schon so wie so ein Window-System, ja, Window-Manager-System. Zumindest mal so ähnlich. Heißt deswegen PIP, wer so ein Picture-in-Picture-TV hat, weiß, wie das dann abläuft. Also man hat einen kleinen Screen über dem großen Screen. Und in dem kleinen Screen arbeitet das Programm ganz normal weiter, während in dem großen Screen dann das Hauptprogramm eben auch arbeitet. Also echtes Multitasking. Und man kann eben dann zum Beispiel das andere Programm im Auge halten, wie beispielsweise die Navigation, da funktioniert es. Leider muss ich sagen, ist diese Wunderfunktion zusammengeschrumpft auf, ja, vollkommen unbrauchbar. Warum? Weil es kaum Software gibt, die das Ding unterstützen. Das finde ich sehr, sehr schade. Auch jetzt gibt es so lange nach dem Start nur eine Handvoll Programme eben, die Oreo unterstützen. Da wäre zum Beispiel VLC, der Video-Player, der Multimedia-Player, also der kann das, ja, da kann man dann zum Beispiel eben ein kleines, also ein Video weiterlaufen lassen in diesem Picture-in-Picture über einem anderen Programm, ja. Bei Netflix geht das, Hut ab, ja, die scheinen da auf der Höhe der Zeit zu sein. Bei YouTube Red und YouTube TV geht das, aber bei uns natürlich nicht, ist ja klar, ne, weil wir haben kein YouTube Red oder YouTube TV. Und da gibt es ja diese Regel, dass wenn man YouTube-Videos spielt, muss das im Vordergrund sein. Sobald man das Display ausschaltet, ja, dann stoppt das Video. Und deswegen geht das natürlich nicht. Ja, da könnte man ja die Werbung unter Umständen nicht mehr angezeigt bekommen, richtig? Deswegen geht die Funktion, ist gesperrt bei uns. Wunderbar. Also wer YouTube Red hat, geht es deswegen, weil da zahlt man ja monatlich für YouTube und dann sieht man eh keine Werbung mehr. Also man kriegt keine Werbung mehr eingeblendet, muss dafür aber monatlich bezahlen. Ja? Und da es eben das bei uns nicht gibt, gibt es eben bei uns auch kein Picture-in-Picture. Google Maps kann es jedoch, das ist eigentlich das einzige Vernünftige, was ich bisher gesehen habe, von den Programmen, die ich drauf habe, Google Maps, wo das Sinn macht. Gebraucht habe ich es allerdings auch noch nicht, weil ich die Navigation ja im Auto benutze und dann kann ich sowieso nicht was anderes noch machen. Ich habe es einmal für 2 Minuten gebraucht, wo ich quasi als Co-Pilot mit jemand gefahren bin und navigiert habe mit meinem Smartphone. Und dann habe ich das natürlich am Beifahrersitz und da habe ich das dann eben mal kurz für die Mail zu checken, ja, habe ich das in dem kleinen Screen laufen lassen, damit die Navigation hier weiterhin sichtbar ist. Die Ansagen kommen ja eh immer viel zu spät. Okay, ja. Telegram kann es oder soll es können, Telegram. Und ausprobiert habe ich es eben noch nicht. Wo da der Sinn ist, weiß ich nicht genau. Ich glaube, ja, das hat auch hier wieder mit dem Video zu tun. Der hat seinen eigenen Video-Screenplayer. Und wenn man dann eben das nutzt, auf den Home-Button drückt, dann ist eben geht es eben in den Picture-in-Picture-Modus. Bei Pocket Casts geht es ebenso, dieser Picture-in-Picture-Modus. Ja. Allerdings weiß ich da nicht, in welcher Form das da passiert. Ich hab's ja eigentlich. Ja. Aber wenn ich mir das angucke, sehe ich jetzt nicht wirklich, wo da diese Picture-in-Picture-Funktion sein könnte. Vielleicht gilt das auch eben wiederum nur für die Video- Veröffentlichungen, also Videos, die abgespielt werden und dass die dann wieder im Picture-in-Picture zu sehen sind. Also ich finde es schade, dass das nur für Videos benutzt wird. Ich hätte gerne Programme, ähnliches Übersichtsprogramme oder anderes. Eigentlich fast alles. Ich hätte gerne alles da die Möglichkeit, Picture-in-Picture zu machen. Zum Glück gibt es diese Funktion ja schon seit Nougat, wo man dann auch zwei Screens untereinander machen kann, so ähnlich wie mit den Samsung-Geräten bei den großen. Ja. Dann hat man wenigstens noch das als Alternative, das nutze ich dann auch mehr als Picture-in-Picture. Bei Google Duo soll es gehen und WhatsApp kann es eben auch. Auch hier, ja, Video, ne? Chrome kann es auch bis auf YouTube. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt auf Chrome hingehe und gucke mir zum Beispiel ein Video auf Dailymotion, dann kann ich tatsächlich den Picture-in-Picture-Mode nutzen. Gehe ich mit Chrome auf YouTube, kann ich das nicht nutzen, weil, ne, ist ja verboten. Das heißt also, man untergräbt das Modell von anderen Videoplattformen, aber das eigene Modell, das wird dann dann geschützt. Wow, das wäre natürlich schon ein Blick wert von den Wettbewerbshütern, meiner Meinung nach. Ich bin nicht schnell bei so einer Sache nachzufragen, aber wenn Google schon das den Usern verbietet, wegen diesem Werbedreck, muss ich gerade sagen, ihren eigenen Usern eigenen Plattformen und dann quasi andere Plattformen frei zum Abschuss gibt und überhaupt nicht schützt, das finde ich absolut nicht okay. Ja? Das finde ich absolut nicht okay. Ja, und Facebook zu guter Letzt geht dann auch dieser eingebaute Built-in-Player. Ja, eingebaute Built-in. Ja, doppelt gemoppelt. Ja. Gut. Pikachu Talk. Das wird 2018 auf meinem Google Home definitiv laufen. Wird es auch für Echo geben. Ja, Japan bekommt es schon etwas früher. Jetzt Ende 2017. Ich meine, schon Ende 2017, ja. Die werden es also noch bekommen. Ich wette vor Weihnachten noch. Und in andere globale Märkte. Ob da Wanda und ob da die EU dabei ist, weiß ich nicht. Ja. Die werden Pikachu Talk aber erst 2018 bekommen. Pikachu Talk ist tatsächlich, ihr werdet es nicht glauben, könnt ihr eine Konversation mit eurem Alexa oder Google Home oder Google Home Mini machen, indem ihr spricht wie Pikachu. Und ihr bekommt auch die Antworten wie Pikachu. Natürlich ist das Vokabular festgelegt auf Pikachu. Mehr Silben gibt's nicht. Und die Zusammenstellung von den Silben können Sachen ausdrücken. Ja, sie können Sachen ausdrücken. Zwar auf eine sehr subtile Weise, aber ihr werdet nicht glauben, es gibt tatsächlich Leute, unterhalten sich in Pikachu-Sprache und verstehen sich. Wie das natürlich beim Google Home Mini gehen soll, wenn man die Leute nicht sieht und keine Ahnung hat, was der jetzt also wirklich meint. Ja? Aber es gibt tatsächlich Leute, die sagen Pikachu und meinen, ich liebe dich. Und die Antwort ist dann Pikachu-Chu. Ich liebe dich auch. Gibt's? Gut, wird auf jeden Fall bei mir drauf kommen, ja, auch wenn ich noch überhaupt nicht weiß, was ich da machen soll, wenn ich dann wütend bin. Ja, oder so irgendwie, vielleicht sollte ich schon mal einen Pikachu-Podcast machen, ja. Deswegen komme ich jetzt zum nächsten Thema. Pikachu Pika. Pika Pika Pika. Pikachu Pikachu Pi. Das könnte all das ändern, heißt das. Broadcom will Qualcomm kaufen. Ja, unglaublich. Da bleibt einem die Spucke weg. Eigentlich kann man da nur noch Pikachu sagen, ja. Denn wenn das wirklich so passieren würde, da gehen doch die Fantasien wieder mit an durch, ja, so eine Firma wie Qualcomm, ja, die nicht gerade mit Sympathie überhäuft wird und eine Firma wie Broadcom, die sehr wohl mit Sympathie überhäuft wird, ich sag nur Raspberry Pi, ja, und dessen Chips, ja, aber wie auch immer, ja, es würde sich auf jeden Fall was ändern. Ich glaube zwar nicht, dass es so massiv ist, wie manche da jetzt schon denken, dass Qualcomm dann ein offenes Unternehmen wird und die Chips dann allen zur Verfügung steht. Und das wird nicht passieren, Leute. Also Broadcom wird sicherlich nicht deswegen Qualcomm kaufen wollen, damit sie kein Geld mitverdienen wollen, sondern die wollen das wohl kaufen, damit sie genau deswegen Geld verdienen, weil die viele Patente haben, ja, und dann die Lizenzzahlungen eben an Broadcom geleistet werden müssen, wenn die Qualcomm gekauft haben. So sieht's aus. Ja. aber dennoch, es werden riesige Sachen. Man muss sich überlegen, fast jedem Android-Smartphone sind Qualcomm-Chipsätze drin. Ja. Und in vielen, vielen anderen Produkten auch. Selbst in Apple-Geräten stecken Qualcomm drin. Also, wenn Broadcom wirklich Qualcomm kaufen sollte, dann haben die quasi mit einem Schlag den gesamten Markt unter ihrer Kontrolle gebracht. Ja. Nicht schlecht. Natürlich wird da die Wettbewerbsaufsicht der USA ein genauer Blick drauf werfen, denn bisher ist das Unternehmen Broadcom ja in Singapur angemeldet und da wird natürlich geschaut, Übernahmen durch Ausländer werden von der US-Regierung nicht erst seit dieser US-Regierung, sondern schon seit eh und je, auch unter Obama, ganz genau kontrolliert. Man will ja nicht haben, dass eine fremde Nation, ja, gerade bei solchen Sachen, marktdominierende Sachen, ne, dann die USA unterwandert sozusagen, ja. Wir machen uns da, glaube ich, keine Gedanken so. Deutschland, ja, hat ja schon nichts mehr, wurde ja alles ausverkauft an andere Länder, ne. Brauchen wir uns also keine Gedanken mehr zu machen. Die Firmen gehören sowieso nicht mehr Deutschland, also daher ist egal. Die USA schaut da jedenfalls etwas genauer drauf. Deswegen wohl auch, ja, und weil man eben nicht sagen kann, dass ja, der Rest der Welt keine Geschäfte mehr mit einmachen will, wenn man Protektionismus praktiziert. Wenn man so eine Marktmacht hat wie die USA, kann man das eben tun. Broadcom will in die USA ziehen, also raus aus Singapur und sich offiziell in den USA anmelden. Damit wäre es ein US-amerikanisches Unternehmen. Dann sind erstmal die besonderen Prüfungen nicht mehr erforderlich. Ja. Und ich finde, das ist ein großer Schritt. Ja. Und das zeigt, dass die Firmen keine Angst haben, ja, in den USA zu investieren oder den Firmensitz in die USA zu verlegen. Weil die dort vielleicht Probleme kriegen würden, wenn sie nicht in den USA tätig sind. Dann legen die ihre Firma einfach in die USA. Geld stinkt nicht. Ja? Und dort, wo Kohle gemacht wird, dort werden die Leute hingehen. Egal, was die Firmen, egal, was die Regierung dort vorschlägt oder macht oder irgendwas. Ja? So ist es nun mal. Ja? Bargeld lacht. So sieht's aus. Gut. Damit sind wir am Ende von den News und Community. Da gab es eine Nachricht oder zwei Nachrichten eigentlich zu einem Thema. Das war interessant und zwar ging das natürlich wieder um dieses Display, um dieses unsägliche Displaygate oder wie man das auch immer nennen will, ja. Der David schreibt, da hat mich zu dem Thema schon auf Twitter geäußert, die Nachricht, dass das Pixel 2 XL Display einigen überhaupt nicht gefällt. Liegt eventuell auch im Auge des Betrachters. Ich konnte bisher kein Pixel live sehen, um mir ein Urteil zu erlauben. Trotzdem hätte der Blinkwinkel etwas besser sein können. Nun ist der Preis Premium, dafür sollte ein Display einwandfrei aussehen. Auch wenn man es 2 cm nach links oder rechts dreht. Colorsättigung okay. Da gibt es noch mehr. Habe inzwischen, soweit ich das einschätzen kann, das Gefühl, dass Smartphone-Hersteller immer mehr Beta-Funktionen anbauen, Beispiel Bixby-Scanners, Display, Speicher-SD, ja, schon immer so 3,5 Klinkestecker. Apple iPhone 10-User werden bestimmt auch ein Gate finden. Das wird vielleicht jetzt bald kommen, ne? Anmerkung von mir. Also auch Apple-Freunde oder Gegner werden große Fehler finden, die ebenfalls entweder zum Debakel führen, so wie es mit dem 2 XL bisher derzeit aussieht. Mich würde interessieren, ob Google aus den Rückmeldungen lernt. Schade, aber für knapp 1000 Euro will ich ein perfektes Smartphone. Nachtrag kommt bestimmt. Bevor ich jetzt darauf eingehe, möchte ich auch gleich noch einen Kommentar zum Matt Spike. Da hat sich auch mal wieder geäußert. Juhu, hallo Spike. Das Display-Problem, in Klammer oder auch keins, kommt mir bekannt vor. Damals war es das 5X und 6P, die einen Gelbstich hatten. Wurde dann auch per Software beseitigt. Wie dem auch sei, das Pixel 2 wird es schwer haben, nachdem das durch die Medien ist. Ja, also ich antworte mal auf beide zusammen. Also es ist auf jeden Fall so, erstmal ein perfektes Smartphone gibt es nicht und wird es auch nie geben. Deswegen ist natürlich die Frage, ob man 1.000 Euro für ein Smartphone ausgeben will. Es gibt kein perfektes Smartphone. Ja? Es gibt überhaupt nichts auf dieser ganzen Welt, was perfekt ist. Ja? Manches ist erstmal scheinbar perfekt und später hinaus sieht man, es ist nicht perfekt. Ja? Es kommt eigentlich nur darauf an, auf das, was man will, was einem selbst wichtig ist. Also mit diesen, mit dieser Farbveränderung, wenn man das Display schief hält, habe ich überhaupt gar kein Problem damit. Da habe ich schon ganz, ganz andere Geräte gehabt, ja, bis vor kurzem. Ja. Wenn ich da so meinen Laptop angucke, also wenn ich da nicht gerade drauf gucke, dann ja, ne, dann sehe ich auf einmal statt dunkel hell. Ja, also invertiert schon fast. Muss ich damit leben, aber ich gucke ja auch nicht hier von der Seite auf meinen Laptop-Bildschirm. Ich gucke auch nicht von der Seite auf den Smartphone-Bildschirm. Und ich habe das jetzt, wie du, David, das auch noch nicht gesehen in echt. Ja, deswegen kann ich auch nicht sagen, ob das groß stört oder nicht. Ja? Nur, ich bezweifle wirklich, also das, was ich in Videos beispielsweise gesehen habe, bezweifle ich, dass das überhaupt beim normalen Benutzen zum Tragen kommt, wenn man da nicht explizit drauf achtet. So. Mit der Color-Sättigung, da gibt es kein Problem. Das ist der Standard, der Industriestandard, und die Tatsache, dass die Farben richtig dargestellt werden, ist kein Bug, sondern ein Feature, und ich hoffe, das Display, das wird Google nicht ändern. Natürlich nicht. Ja? Weil das hat nämlich ganz große Auswirkungen. Zum Beispiel, wenn jemand eine Webseite erstellt, nach diesen Kriterien, ja, von der amerikanischen Filmindustrie, ja, und das wird so gemacht, wenn das zum Beispiel offizielle Seiten sind, dann sieht die im Web richtig aus, oder bei einem sRGB-kalibrierten Monitor sieht es okay aus, ja. Und auf dem AMOLED-Display nicht. Da sieht man falsche, unechte Farben. Und das will ich nicht. Ich habe mein Pixel XL, das alte, habe ich von diesem unsäglichen Falschfarben-Modus auf sRGB-Modus gestellt. Fertig. Das ist kein Stich, das ist die Realität. Das sind die echten Farben, so wie sie sein sollten. Ja? Ganz einfach. Deswegen, das Einzige, was Google machen sollte, ist ein Switch anbieten, wo man dann umschalten kann eben auf Falschfarben. Zack. Ganz einfach. Ja, und sollten das aber auch so benennen, damit es klar ist für die Leute, sobald sie das umstellen, sehen sie nicht mehr die Farben, die so wie sie gedacht sind von der offiziellen Norm her. Ne? Gut. Und, Spike, ich muss dir absolut recht geben, das Pixel 2 XL, du schreibst das Pixel 2. Das Pixel 2 ist von all dem nicht betroffen, überhaupt nicht betroffen. Aber das zeigt mir schon, dass man eben keine Differenzierung mehr macht. Es heißt nur noch das Pixel 2. Das Pixel 2 ist überhaupt nicht von diesen Problemen betroffen oder von diesen Features oder was auch immer, sondern es geht nur um das Pixel 2 XL. Nur die haben diese Probleme, weil das eben ein ganz anderes Display ist. Oder eben Probleme oder Features oder wie man das auch immer nennen will, ja. Aber Fakt ist, ich glaube nicht, dass das Pixel 2 XL hier nochmal den Ruf retten kann. Ich weiß nicht, was Google dann jetzt noch machen könnte. Die könnten einen kompletten Rückruf machen, ja, und das dann umbenennen, ja, XL2V2 oder irgendwas, ja, oder 2 Plus vielleicht. Das würde dann vielleicht noch was retten. Aber auf der anderen Seite sagt ja auch sowohl Google als auch Apple sagen knallhart, Leute, das ist normal für dieses Display, das ist normal, und auch diese Einbrennprobleme, diese Burn-in-Probleme, sagt selbst Apple, ist normal. Also was soll man denn machen? Wenn jetzt Google ein anderes Display rausbringen würde, das würde so genau kontrolliert werden, da müssten die schon einen LCD-Bildschirm nehmen, statt ein AMOLED, weil anders geht es nicht mit dem AMOLED. Und wenn sie einen LCD-Bildschirm nehmen würden, dann würde die Presse die zerreißen. Also man wird das wohl nicht mehr lösen können. Schlimmer noch, ich glaube, beim Pixel 3 werden auch die Leute so stark auf das Display gucken, dass die Fehler sehen würden, die sie bei anderen Handys, wie zum Beispiel beim Samsung, überhaupt nicht wahrnehmen oder wahrnehmen wollen. Ja? Also Google Pixel hat wirklich ein, also Pixel XL2 hat wirklich ein absolutes Problem mit der Wahrnehmung, ein PR-Desaster. Ich möchte nicht in der Haut von Google stecken. Ich weiß nicht, was die machen wollen. Ein einfaches Problem, Problemlösung scheint es auch nicht zu geben. Traurig, aber wahr. Dann komme ich mal zur App der Woche. Und eben habe ich ja schon gesagt, ne, Free-to-Play und so weiter. Ne? Ich habe hier eine gute App der Woche, die könnt ihr nutzen, um hier vielleicht mal ein bisschen, ja, auf Twitter oder so anzugeben, ne, dass ihr mal eine App gekauft habt ohne Free-to-Play. Die drei Fragenzeichen Geheimnis der Schattenhelden. Wer kennt sie nicht, die drei Detektive Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews, ja, die immer wieder schon seit Urzeiten, ja, die Leute begeistern mit Fällen, mit Detektivfällen, teilweise sehr mysteriös, ja, dank den Autoren löst sich das immer wieder auf, ja, sehr schön. Und bekannt natürlich durch die Hörspiele, ganz klar, die Hörspiele. Oliver Rohrbeck, Jens Wrawczyk und Andreas Fröhlich, das sind ja die eigentlichen drei Fragezeichen, ja, und die haben auch an dem Spiel mitgewirkt, ja. Das hier ist kein Hörspiel, sondern ein richtiges Spiel, ja. Es, oder ich sag mal, Point und Click der neuen Art, ja, wenn man so will, also auf jeden Fall Point und Click. Und deswegen auch auf dem Smartphone recht gut zu benutzen. Und man muss hier knifflige Fälle lösen, tatsächlich. Muss man mit den drei Fragezeichen eben durchgehen. Und die Originalstimmen sind da eben vorhanden. Und zwar nicht nur von den drei Fragezeichen, sondern auch von anderen Nebencharakteren, die original stimmen. Also hier wird alles richtig gemacht und klar deswegen, weil das auch unter der Lizenz und mit diesem Studio gemacht wird. Ja? Und das ist natürlich besonders wichtig, dass da alles konsistent bleibt, nicht auszudenken, wenn man andere Stimmen hätte, ja, in diesem Spiel, das würde die ganze Atmosphäre ruinieren. Ja, und das Spiel selbst ist auch sehr, sehr interessant. Lustig ist, vielleicht eine kleine Verbindung, ja, unglaubliche Verbindung, ja, wenn ihr GTA spielt, GTA 5, dann könnt ihr tatsächlich einige der Locations wiedererkennen, die auch hier für diesen Kriminalfall der drei Fragezeichen herangezogen wird. Ja, genau. Spielt ja in der Nähe. Ne? Aber wie auch immer, wunderbar gemacht. Knifflige Rätsel teilweise. Einige Minispiele sind integriert. Und das alles eben unterlegt. Also ihr könnt es so sehen wie ein Point-and-Click-Adventure. Ja, mit mit der Thematik eben Kriminalfälle zu lösen und eben auch hier dann dieses, na, diesen Fall da eben zu untersuchen und eben auch diese Stimmen da drin zu haben, je nachdem, was für eine Aktion macht, ja, kommt dann entsprechend die Reaktion von den ja, Protagonisten von den virtuellen. Also wirklich sehr, sehr interessant. Man weiß gar nicht so, wie man es erklären soll, aber es hat es in sich, meiner Meinung nach, macht es riesen Spaß. Für 4,99 hat man sicherlich Unterhaltung genug, wenn man überlegt, was so ein Hörspiel kostet. Das kostet so zwischen 6 und 9 Euro, je nachdem. Und hier kriegt ihr für 5 Euro ein interaktives, komplettes Hörspiel mit den Originalsprechern. Was will man denn mehr? Ja, das ist doch cool. Also, die drei Fragezeichen, Geheimnis der Schattenhelden. Es gibt noch zwei andere Spiele in dieser Reihe, wo genau dasselbe zählt, was ich jetzt gesagt habe, nur halt mit anderen Fällen. Ja, ich hoffe, dass die Reihe auch noch weiter fortgesetzt wird. Und natürlich, wenn ihr hier für 4,99 das kauft und damit auf Twitter richtig noch ins Horn stößt, hier, ich hab's gekauft, ja, dann hilft es nicht nur, dass die App-Entwickler vielleicht mehr